Familie Ledveni, Wien 23, Breitenfurter Straße 365. Früher Breitenfurter Straße 73. Wohnung von Familie Ledveni. Ludwig Lajos Ledveni, Eltern Schuli und Anton Kallmann, wurde am 25.06.1896 in Holice in der Tschechoslowakei geboren. Vom Beruf war er Tischler und Zimmermann und hatte eine Werkstätte in Atzkersdorf in der Breitenfurter Straße 56. Er ehelichte Anna Amster, eine der 10 Kinder der Familie Amster. Anna wurde am 16.04.1899 in Atzkersdorf geboren. Das Ehepaar hatte 3 Kinder. Felix, geboren am 9.12.1921, Student. Ilona, geboren 1923, Studentin. Und Kurt, geboren 1925. Im Krieg flüchtete die Familie nach Bratislava. Kurt Ledveni wurde am 25.09.1942 nach Žilina in der Slowakei deportiert und am 8.02.1943 in Auschwitz ermordet. Anna wurde gemeinsam mit ihrem Mann nach Žilina deportiert. Wo und wann sie ermordet wurde, ist aber unbekannt. Felix Ledveni wurde nach Seret in der Slowakei deportiert und ermordet. Das Datum ist unbekannt. Ilona und Kurt Ledveni gelten als vermisst.